If you are not ready, get ready. Ich mag keinen Sand. Kritzig, rau, unangenehm und einfach überall. Langsam habe ich echt Durst. Welch ein Zufall. Eine Bar. Scum-Bar. Naja. Auf einen Drink. Ja, ist ja ganz stimmig hier. Hey, du da! Frag mich mal was über Lou! Nein, danke. Barkeeper? Okay. Was haben Sie denn im Angebot? Ja, dann nehme ich doch das. Es. Aber ganz schön stark. Ich glaube, ich. Bumm, Junge! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen musikalischen Ausgabe von Kaboom, Junge! Wie schon letztes Mal reden wir heute wieder über die großartigen, großartigen, fantastischen Musikstücke aus großartigen und fantastischen Videospielen. Fangen wir gleich an mit dem wohl fantastischsten Intro überhaupt aller Zeiten, was sogar ziemlich neu ist, und zwar mit dem Intro aus Octopath Traveler. Ein wunderschönes, absolut herrliches JRPG, was 2018 für die Switch erschien, aber ich glaube Mitte diesen Jahres oder Ende diesen Jahres sogar für den PC rauskommt. Der Soundtrack wurde komponiert von, vergibt mir bitte die Aussprache, Yasunori Nishiki, und ist fantastisch. In jeglicher Hinsicht ist dieser Soundtrack absolut fantastisch. Er ist gefühlstechnisch der Hammer. Er ist einfach nur perfekt für dieses großartige, großartige JRPG. Hört's euch an und vielleicht habt ihr sogar auch Bock drauf. Ich hab immer Lust dazu, wenn ich ihn höre. Thank you. Kommen wir nun zum zweiten Teil des großartigen Mirror's Edge. Oder sagen wir mal, es ist ein Remake, wenn man es mal genau betrachtet. Ich mochte Catalyst sehr, aber der erste Teil ist mir halt immer noch am liebsten. Aber dennoch, Catalyst war kein schlechtes Spiel. Es war ein ziemlich gutes Mirror's Edge. Leider hat es sich so gut wie nicht verkauft und wir werden vermutlich niemals einen dritten Teil zu Gesicht bekommen. Sehr, sehr schade. Komponiert wurde dieser Song von dem guten Magnus Birgersson, der auch schon im ersten Teil die Musik beigesteuert hat. Aber der Gesang in diesem Song kommt von der Band Churches. Und die Band Churches hat mit diesem Song zu Mirror's Edge ein großartiges Lied mehr abgefeuert, meines Erachtens. Und zwar hier nun Churches mit Mirror's Edge Catalyst Warning Call. Hold on to every mistake that I made alone. Wenn ihr das Spiel Liberty City Stories vielleicht gespielt habt, was es damals auf der PSP und dann auf der PlayStation 2 gab und mittlerweile auch als Download für die PlayStation 3, habt ihr vielleicht die Radiosender bemerkt. In jedem GTA gibt es natürlich hervorragende Radiosender. Und in einem dieser Radiosender lief ein Stück, und zwar von der Band Vanilla Smoothie, das Lied Keep Dreaming. Die Band existiert nicht. Gerüchten zufolge ist das eine hauseigene Band bei Rockstar, die diesen Song einfach beigesteuert hat. Ich finde diesen Song absolut großartig, absolut fantastisch und ich finde, er sollte mehr Aufmerksamkeit bekommen. Vielleicht gründet sich ja dadurch irgendwann mal die Band Vanilla Smoothie wirklich und wir können mehr von ihnen hören. Yakuza nicht kennt, hat eindeutig was verpasst, wenn man auch nur ansatzweise auf koreanische oder japanische Filme oder Gangsterfilme steht. Diese Spiele sind fantastisch, absolut großartig in jeglicher Hinsicht. Story, Gameplay, Musik, einfach nur fantastisch. Und um das zu beweisen, spiele ich euch jetzt aus Yakuza 6 von dem Hauptprotagonisten Takaya Kuroda, welcher Kazuma Kiryu in diesem Spiel spielt, einen Song, welchen er in einer Karaoke-Bar gesungen hat, weil es ist Japan und deswegen Karaoke. Und zwar den Song Hands. Hört ihn euch an, glaubt mir, der Song ist so gut, die Spiele sind fantastisch und ich empfehle jedem, sich mal eines der großartigen Yakuzas anzuschauen.深夜2時金いつなるどんな夢を見てる無意識に握り返す指先に to the calendar. Weak and light, a strong zero hands. Wer sich schon immer gefragt hat, was zur Hölle ist eigentlich Magical Girl Anime, der wird hier nun aufgeklärt. Magical Girls sind, verhältnismäßig junge Mädchen, meistens im Highschool-Alter, die sich in seltsame Kostüme hüllen, um dann Monster zu besiegen. Klingt ein bisschen seltsam, aber das Konzept funktioniert in Japan halt hervorragend. Dazu gibt es übrigens auch einen Haufen Spiele. Eines davon, was meines Erachtens sogar gar nicht schlecht ist, ist Blue Reflection. Ein wirklich sehr, sehr gutes JRPG, behandelt ein paar ernste Themen, ist ein wirklich gutes Spiel und der Soundtrack, oh Gott, der Soundtrack ist fantastisch. Deswegen spiele ich euch jetzt aus dem Blue Reflection Soundtrack, welcher von Hayato Asano komponiert wurde, I Sun. Thank you. Wer mich fragt, welches mein Lieblingsspiel 2018 ist, der hört von mir Spider-Man und. Denn am Ende des Jahres 2018 gab es noch ein Spiel, was so dermaßen fantastisch ist, dass es sich bei mir den ersten Platz mit Spider-Man für die PlayStation 4 teilt, und zwar Moonlighter. Moonlighter ist ein absolut fantastisches, großartiges Indie-Spiel, was jeder gespielt haben sollte. Es ist für alles rausgekommen mittlerweile, bis auf Handys, aber wer spielt für Handyspiele? Dieses Spiel ist fantastisch, wenn man auf Rogue-Gameplay steht, wenn man darauf steht, dass es zufallsgenerierte Dungeons sind. Man kann Monster besiegen und dessen Parts verkaufen und damit Sachen upgraden. Dieses Spiel ist fantastisch. Der Soundtrack wurde übrigens präsentiert von David Fenn und daraus spiele ich euch jetzt The Moonlighter. Erinnert ihr euch eigentlich noch an die guten alten Harvest Moon Spiele? Oder besser gesagt an das gute alte Harvest Moon für das Super Nintendo? Ich habe das damals gespielt und fand irgendwie, hat sich dann Harvest Moon irgendwie sehr seltsam entwickelt. Es wurde immer moderner, immer 3D-er. Es hatte für mich dann irgendwann diesen Charme des Pixeligen verloren. Bis irgendwann Stardew Valley erschien, was das Konzept von Harvest Moon genommen hat und es perfektioniert hat, mit allem Möglichen dran. Stardew Valley ist ein fantastisches, unglaublich gutes, großartiges Spiel, was jeder gespielt haben sollte, der auf solche alten Farming-Spiele wie, ja, Harvest Moon halt steht. Und da es so fantastisch ist, hat es auch einen fantastischen Soundtrack, der vom selben Typen gemacht wurde wie das Spiel selber, und zwar Concerned Ape. Warum er sich so nennt, ich habe keine Ahnung. Also Concerned Ape, ja. Warum er sich so nennt, ich weiß es nicht. Es sei sein Künstlername. Auf jeden Fall, er hat einen wunderbaren Soundtrack zu diesem wunderbaren Spiel komponiert. Und daraus spiele ich euch jetzt die Spring-Variante. Und zwar The Valley Comes Alive. Thank you. Wenn es eine Spielereihe gibt, die mich so dermaßen lange an den Bildschirm fesseln kann, dann ist es eindeutig Civilization. Und damit stehe ich nicht alleine da. Civilization ist eine großartige, fantastische Spielereihe. Wenn man auf Strategiespiele steht, sollte man einfach mal Civilization spielen und feststellen, wie schnell ein Tag vergehen kann. Da spielt man mal eine Runde Civilization und urplötzlich ist es 3 Uhr morgens, obwohl es gerade mal 12 Uhr mittags war. Ha. Den Song, den ich euch jetzt spiele, ist der Theme-Song aus Civilization 4. Komponiert wurde er von Christopher Tin und ist einer der ersten Videospielsongs, der einen Grammy gewonnen hat für diesen Song. Ich finde ihn super, er heißt Baba Yetu und er ist einfach fantastisch und ja, er passt zu dem großartigen Spiel. Baba yetu yetu liye binguni yetu yetu amina baba yetu yetu liye mjina la kweli tukuzwe baba yetu yetu liye binguni yetu yetu amina baba yetu yetu liye mjina la kweli tukuzwe tupe leo chakula chetu tunachohitaji utusamehe makosa yetu hey Ein Spiel wie Nier Automata oder Nier Automata lässt sich ziemlich schwer beschreiben. Es ist irre, es ist cool, es ist sehr, sehr emotional, es ist seltsam, aber auch irgendwie ziemlich geil. So könnte man es halbwegs zusammenfassen. Nier Automata ist ein Actionspiel aus dem Jahre 2017. Es ist ein fantastisches Spiel. Es hat eine großartige Story, eine richtig, richtig, richtig gute Story. Saugeile Charaktere. Und der Soundtrack ist absolut fantastisch. Komponiert wurde der Soundtrack übrigens von Keiichi Okabe und Kaigo Hoashi. Und die beiden haben einen fantastischen Job abgeliefert, dieses großartige Spiel zu versehen mit einem fantastischen und gleichzeitig auch sehr wirren Soundtrack. In diesem Sinne, Waving the Flag is fun. Wer nach einem perfekten Dungeons & Dragons Spiel sucht, ist bei Divinity Original Sin 2 eindeutig richtig. Dieses Spiel ist fantastisch in jeglicher Hinsicht. Charaktere, Gameplay, Sound, Musik, einfach alles, Geschichte, alles. Perfektes Spiel, perfekter Soundtrack. einfach nur ein großartiges Spiel. Komponiert wurde der Soundtrack übrigens von Borislav Slavov und ich spiele da euch den Song Rivalon. Hört ihn euch an. Kauft dieses Spiel. Ist fantastisch. Worauf wartet ihr? Wer den und den mag, es ist perfekt. Wunderbar. Zu guter Letzt möchte ich euch noch das großartigste Lied, was ich jemals in einem Jump'n'Run gehört habe, vorspielen. Und zwar Jump Up Superstar aus dem fantastischen Super Mario Galaxy. Super Mario Galaxy, wer es nicht kennt, es ist ein Mario-Spiel. Damit kannst du eigentlich so gut wie es falsch machen. Es macht unglaublich Spaß, es motiviert und es hat einen fantastischen Soundtrack. Komponiert wurde dieser Song übrigens von Naoto Kubo und gesungen wurde der Song von Kate Higgins. Ein fantastisches Lied, mit dem ich euch jetzt alleine lasse und ich danke euch vielmals fürs Zuhören und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ich habe keine Gäste, also mache ich einen Musikpodcast. Here we go, off the rails. Don't you know it's time to raise our sails? It's freedom like you never knew. Don't need bags or a pass. Say the word, I'll be there in a flash. You could say my hat is off to you. Oh, we can zoom all the way to the moon from this great wide wacky world. Jump with me, grab coins with me, oh yeah. Jump up in the air, jump up, don't be scared. Jump up and your cares will soar away. And if the dark clouds start to swirl, don't feel a jet of tears. I'll be your one up girl. So let's all jump up super high, high up in the sky. It's no power up like dancing. You know that you're my superstar. Odyssey, Odyssey, Odyssey, Odyssey, Odyssey, Odyssey, Odyssey, Odyssey, Odyssey, Odyssey, Odyssey. spin the wheel, take a chance. Every journey starts a new romance. A new world's calling out to you. Take a turn off the path. Find a new addition to the cast. You know that. Jump with me, grab coins with me, oh yeah! Come on and jump up in the air, jump without a care. Jump up cause you know that I'll be there. And if you find you're short on joy, don't fret, just don't forget that you're still a one-up boy. So go on, straighten up your cap, let your toes begin to